Da bin ich. Ja, sehr okay. Schön. Ich habe jetzt auch das WLAN-Kabel eingestöpselt. Super, das ist gut. Es hört sich schon besser an. Wir müssen mir auch sagen, dass ich das WLAN-Kabel einstecken muss. Na, wir dachten, das wüsstest du als kompetente Frau. Aber ich habe doch nur Elektroinstallation gelernt und nicht Computertechnik. Ach so. Ja, aber der Elektroinstallateur, der verlegt doch auch mittlerweile WLAN-Kabel. Ich verleg ja kein Kabel mehr seit 15 Jahren. Ach, du hast Flugstrom oder was? Nein, seitdem ist sie verheiratet. Ach so. Seitdem bin du ich Mama. Du machst nur noch die Buchhaltung? Sozusagen. Hausfrau, Mutter, Ehefrau, reicht doch. Da muss ich nicht auch noch Krippen ziehen. Nee, du bist ja schon voll eingespannt, du. Genau. Sie hat sich einen kurzen gesucht und dann seitdem verlegt sie keine Kabel mehr, gell? Ganz genau. Koch für 300 Kinder in der Schule und das reicht. Jo, das reicht auch. Manche sind ja schon überfordert, für zwei oder ein Kind zu kochen, ne? Ich bin auch ziemlich hungrig. Ja, essen kann ich auch immer. Ich hab noch Stollen. Stollen? Ja, ich hätte mit ihr lieber oder ein Stück ohne Wurst. Rosinen. Mit Rosinen. Oh, Hitchcock, ich hab auch mal Elektriker gelernt. Das hört's doch gut an. Oder schreit noch einer? Ist doch ein guter Beruf, oder? Ja, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab den vor 35 Jahren gelernt und ich bin da schon lange raus aus dem Thema. Ich habe mir das trotzdem angetan, nach 20 Jahren nicht mehr Elektriker sein, mein Haus zu installieren, inklusive KNX-Bus. Das war ein Spaß. Also ich habe vor 25 Jahren gelernt und bin seit 15 Jahren raus. Und ich sag mal, ein Haus installieren würde ich mir noch zutrauen, aber alles andere, wo die Technik, wo der Computer mittlerweile mit eingebaut ist, da bin ich raus. Hm. Bei uns gab es noch SPS. Oh, ja, und KNX ist schon sehr ähnlich, nur ein bisschen angenehmer zu programmieren, sag ich mal. Ja, heutzutage ist das ja alles so einfach geworden. Du hast ja überall jeden kleinen Komponenten, hast du so einen kleinen Mini-Web-Server. Naja, der Teufel steckt meist im Detail und alles, was sich logisch anhört, ist leider nicht ganz so. Und man kommt auf kleine, feine Details drauf, die dann doch nicht so einfach sind. Also geil finde ich. Da, wo bitte. Früher noch große Schütze oder Relais in den Schaltschränken waren, da findest du ja wirklich heute nur noch Steckplätze für irgendwelche Platinen. Und also, da weiß da ich auch nicht mehr, wo es weitergeht. Da gibt es so eine ganz kleine Ackern, so eine Leichtlaufanlaufteile, so eine, was sind das, wie heißen die überhaupt da, diese Phasensynchron-Dinger oder so. Das ist schon echt genial. So ein Leichtlauf-Anlauf-Relais. Das, also ich meine, das ist schon echt eine geile Technik. Wenn ich mal denke, wenn du früher diese Wendeschutzschaltung gemacht hast oder ja, Sterndreieck. Sterndreieck oder was weiß ich, ne? Erst langsam anfahren und dann nachher schnell anfahren. Und heute machen die das innerhalb von ein paar Millisekunden, fahren sie den Motor, ohne irgendwie den wirklich unter Druck zu bringen, fahren sie dieses Teil da hoch. Das ist schon echt geil. Genau, und da bin ich also raus, das habe ich nicht mehr und ja, ach, da brauchst du nicht viel lernen. Da klemmst du die drei Phasen an von dem scheiß Motor und dann gehst du an den Motor, dann gehst du an den Webserver und dann sagt er dir nur, was für Motor ist denn das, wie viel kW und dann haust du das da rein und dann war's das. Ja, aber dann ist das ja einfacher als früher. In der Tat, also den Scheiß, was wir früher noch da geschraubt haben, diese ganzen Relais und so weiter, Schütze, das hast du heutzutage gar nicht mehr. Ja, wisst ihr, was wirklich gerade schwierig ist, dass man den richtigen Dimmer für das richtige Lampenkonstrukt findet, weil ob das jetzt ein elektronischer Trafo ist, ob das jetzt ein LEDs sind oder normale Glühbirnen, das finde ich gerade sehr pervers. Okay, das stimmt. Das ist wirklich, das ist schon schwierig dann. Da gebe ich dir recht. Desto weniger Watt du mittlerweile hast, kein Dimmer schafft das mehr. Nimm doch mal stinknormale Funksteckdosen. Schalten die Leistung überhaupt nicht mehr, weil gar keine Leistung mehr da ist. Das ist das Perverse, wenn man so Bioschalter von früher verbaut hat, die was ja ohne Leistung den Strom komplett kappen. Das funktioniert gar nicht mehr so, weil mit den ganzen LED-Lampen keine Leistung mehr über die Leitung läuft, dass der Bioschalter von Haus aus glaubt, sie sieht alles aus und dreht ab. Sag mal, Robert, fährst du gerade in Wien irgendwie eine S-Bahn da durch die Gegend? So ähnlich, ja. Bist du vorne der Lokführer? Ich hab das nach vorne freie Abteil, ja, stimmt. Ah, okay, weil es ist, ey, hört sich so an, als wenn du da vorne gerade mit dem Lenkrad da und diesem ganzen Maschinerie da zugange bist und fährst ihn von einer Station zur anderen weiter. Ja, Lenkrad habe ich keins, aber von einer Station zur anderen, ja, das lass okay. Wo bist du denn, welche Station jetzt gerade? Nächster Halt, Wien Hauptbahnhof. Nö, nächster Halt, Guntersdorf. Das ist so Retz, ein Weingebiet in Niederösterreich. Ja. Ich ziehe jetzt erstmal die Notbremse und steig aus. Das wird aber teuer, wenn man die Notbremse zieht. Ich kann das überbrücken, also das wird nichts nutzen. Robert, fährst du heute? Nee, in echt AD für heute. Also, okay. Tschö, bitte. Okay, tschö. Tschüss. Ciao. Ich mach mich auch davon. Schönen Abend noch. Ja, ciao. Ciao. Robert, hast du heute Passagiere oder fährst du Güter? Ich hab heute so einen Doppelstockzug, ja, so mit. Mit Schlafwagen. 150 Meter oder so. Nö, so ein Nahverkehrszug ist das. Da musst du ja heute keine Durchsagen machen, oder? Wenn alles gut läuft, nein. Geht vom Band, ne? Nö, ja sicher, das geht vom Band, ja stimmt. Und ich habe noch einen Zugbegleiter hinten. Hast du noch ein Line-Out? Können wir ja noch mal ein paar Ansagen machen. Nö. Schade. In wenigen Minuten erreichen wir den Hauptbahnhof in Hamburg-Altona. Aufgrund einer technischen Störung fährt der Regionalzug heute Bahnsteig 2 bis 14 ein. Ne? Ich habe vorgestern habe ich gerade so ein schönes Foto gesehen von irgendeinem Typen, der hat so ein riesengroßes Flachdach in der Einflugschneise von irgendeinem Flughafen. Ich weiß jetzt nicht welcher, ich nehm jetzt mal den Namen Houston und hat dann oben stehen, Willkommen in Oklahoma. Aufgrund des Stellwerkbrandes in Mülheim wird der Hauptbahnhof Essen auch nicht mehr von allen Zügen angefahren. Ja. Solche Störungen gibt es bei uns gar nicht. Nee, da gibt's ja nur, die Muren gibt's ja bei euch dann nur. Ja, ich will ja nicht so viel sprechen bei der Aufnahme, das könnte nicht gut sein. Für dich? Das ist live. Ja, ganz live. Es wird gestreamt. Nee, gestreamt wird's nicht. Die Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt. Ja, wenn die TUS immer ansagt, die Türen schließen automatisch. Sag ich immer, das schau ich mir an. Das wird aber nichts. Das schließt ja nicht automatisch. Ich kenne nur den Satz, bitte den Schwenkbereich der Türen freimachen. Ist das? Bitte den Schwenkbereich freilassen. Nee, das ist der, wer 24 gemacht hat und hat dann den Schienenersatzverkehr, der kennt das. Fahrkartenkontrolle? Ja. Bei mir haben sie den auch rausgeholt, als wir reingesprungen sind bei dem einen bei der einen S-Bahn. Dann kamen auch gleich drei Leute und haben erstmal ihr Portemonnaie gezückt. Ich sage, lass liegen, Jungs, wir sind nicht von der Kontrolle. Er muss das nutzen und sagen, ja, es kostet 70. Na, was hast du, bist 80. Ohne Quiz. Das geht auch nur in Österreich. Zahlen die noch mit Schilling? Ja, natürlich. Ehrlich. Ich glaube, wenn sie es könnten, würden sie es gern, oder? Ja, wir würden ja auch noch mit Mark zahlen, wenn wir es könnten, oder? Auf jeden Fall. Mir ist es mit Knochenmark. Ich denke mal, da hat sich nicht viel. Nee. Solange man nicht in der Schweiz irgendwie sein muss, ist das alles in Ordnung. Wir haben die Franken. Die sind sauber. Die sind sau teuer. Ich war vorletzte Woche gerade da gewesen. Ich habe alleine gegessen und habe nur ein Schnitzel gegessen und habe umgerechnet 80 Euro näher bezahlt. Bam. Hallo, das war ein Schnitzel von dem, weiß ich nicht, was für ein Superschwein. Nee, selbst Eine Mandelschnecke und ein Cappuccino kostet da irgendwie schon 8 Euro oder so. Ja, die haben schon dezent abgehobene Preise. Das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer. Vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich für das Hotel irgendwie 90 Euro bezahlt und jetzt bezahlst du überall schon so 110 bis 120 Euro. Fährt denn einer zu diesen Kaplan Games zu der Schweiz? Nee, dieses ja? Du bist wieder abgehackt, aber ich glaube, das war diesmal, weil du so leise gesprochen hast. Ob jemand zu diesen Cashland Game fährt? Cashland Game und dann war wieder was aus und dann wieder an hat. So, jetzt nehmen wir mal das Mikro noch ein bisschen weiter nach vorne. Ich habe das nämlich auch weiter weggemacht, weil letztes Mal war es zu laut. Nee, ist nicht hast laut. Hast du denn die Einstellung richtig eingestellt? Einstellung? Ja, glaube schon. Nicht deine persönliche Einstellung, die Mikrofoneinstellung. Leute, Technik. Was hast du drin? Push-to-Talk? Nein, ich habe nicht Push-to-Talk. Ja, vielleicht kann das daran liegen. Aber dann vergesse ich doch immer, die Taste zu drücken, bevor ich quassel. Ja, du kannst ja auch Sprachaktivierung eingerichtet lassen, aber die sollte dann auch richtig eingerichtet sein. Richtig. Ja, supi. Da muss ich auf den Einrichtungsassistent. So, und dann steht da weiter. So, dann steht da Sprachaktivierung und Push-to-Talk. Also muss ich beides. Ich kann aber doch nur eins... Nein, nur Sprachaktivierung. Ja, ja, ist eingerichtet. Nur Sprachaktivierung. So, ja, und dann steht da Teststand. Wo hast du den Regler stehen? Der steht bei minus 1. Ja, da stellen wir auf minus 10. Dann haben wir ja jedes Atmen. Ja, bei mir steht er auf minus 10. Kommt halt den aufs Mikro an. Okay. Warte, mal gucken, auf meiner steht. So. Dann gehen wir mal auch weiter. Okay. So, jetzt haben wir minus 10. Ja, dann lass mal da. Oh, ich habe meinen auf 0. Ja, kommt da immer aufs Mikro an, wie du das eingestellt hast. Und ja. Was hast du für ein Mikro? Ein Headset oder was? Ich hab ein Headset, ja. Ich auch. Okay, geh mal unten. Du hast einen Windows-Rechner, ne? Geh mal von aus. Ja. So, geh mal auf den Lautsprecher, rechte Maustaste, Aufnahmegeräte. Welchen Lautsprecher? Unten rechts. Ach, der Uhr. Da, rechts, neben der ja. Uhr. Ja. Rechte Maustaste, Aufnahmegeräte. So, dann wählst du mal das Mikro aus, das da, ja, der grüne Haken dran hat. Line in. Ja, ist ausgewählt. Dann sag mal da, rechte Maustaste, Eigenschaften. Eigenschaften. Und dann auf Pegel. Wo ist denn P? Pegel. Oben. Ach, Pegel. Ja? Ja, auf was steht der? Auf 73. Ah, das ist viel. Meiner steht auf 100. Ich meine, ich steht auf 6. Und wo soll ich ihn jetzt hinschieben? Na, lass ihn mal da, weiß ich nicht, wo dann. Also, ich habe den nur auf 6 stehen, aber ich habe auch ein Großmembranmikro. Denk mal, dass da. Lass den Regler auf dem Fenster stehen. Ja. Ich bin nicht aus dem Fenster raus. Und die Mikrofonverstärkung steht auf plus 10 dB. Ja, ich kann nicht gar nichts bei mir einstellen. Mach doch mal 0 dB, spaßeshalber. Ja. Wenn wir dann mit dir nicht mehr unterhalten können, können wir es immer noch wieder zurückstellen. Hört ihr mich noch? Ja. Yes. Klar und deutlich. Dann lassen wir das auf. Ja, lassen wir so stehen. Es ist dann nicht mehr so hellhörig, finde ich. Es ist ein bisschen dunkler. Ja. Stimmt. Schön, wie ihr euch alle mit meinem Rechner aus... Big Brother is watching you. Aber jetzt ist er wieder ein bisschen abgehackt. Ich habe die Kamera aber schon zugeklebt. Ich habe Angst, ihr könnt mich sehen. Wir sehen auf deinem Bildschirm. Wir wollen dich gar nicht sehen. Wir wollen nur deinen Bildschirm sehen. Vielleicht lohnt es sich aber. Das mag ja sein. Wo denn Hatti und Tati? Jo, jetzt bist du total weg. Geht auch die blaue Lampe nicht mehr an. Genau. Dann geh mal nochmal auf. Geh mal auf Einstellungen. Auf 100%. Optionen. Aufnahme. Ja. Dann drückst du jetzt gleich mal auf Test starten und dann guckst du mal, dann redest du mal ganz normal in dein Mikro und guckst mal, wo die Balken ausschlagen. Ich mach das auch mal. Okay, dann machen wir jetzt mal einen Test und hier schlägt gar nichts aus. Schlägt gar nichts aus? Wir hören dich jetzt nicht mehr, wenn du den Test gestartet hast. Du sollst ja aber ungefähr merken, wo die Balken hinschlagen, wenn du sprichst. Wenn du sprichst. Und dort sollte ungefähr der Regler stehen. Auf Test beenden gehen, damit wir dich wieder hören. So, es geht also zwischen minus 10 und 0. Ja, dann stell mal weiter Richtung 0. Oder, nee, weiter Richtung 20. Minus 20? Ja. So zwischen minus 20 und minus 10. Okay, dann teste ich. Ja, sprich mal, einen Satz. Fische, Frische, Fischt, Fischer. Wir verstehen dich jetzt gar nicht. Jetzt sprich immer mal einen ganzen Satz. Ja, also es ging immer noch bis Richtung 0. Aber ich weiß nicht, ob das für euch besser ist. Nee. Stell mal auf 20. Also auf minus 20. So, jetzt habe ich es auf minus 20. Okay, dann sprich mal jetzt einen ganzen Satz. Erzähl mal, was du heute gekocht hast. Ich habe heute nicht gekocht. Ich brauche doch zu Hause nicht. Immer noch. Ja, ich sehe auch, dass die Lampe hier immer wieder zwischendurch ausgeht. Also es wird immer wieder von hell auf dunkelblau. Jetzt wieder. Kann es sein, wenn sie übersteuert ist, dass es dann abschaltet? Weil das mir kommt es beinahe so vor, als wenn sie zu laut spricht, dass es dann ausgeht. Nicht. Schlägt denn der Balken, der schlägt ja hinten nicht an, oder? Nein, der schlägt nicht bis hin. Der bleibt, also nee, das Ende bleibt grün. Ich finde Suse auch jetzt nicht zu laut. Nee, für uns vielleicht nicht, aber vielleicht für das System, das meine ich damit. Den Gain hast du jetzt auf minus 10 da stehen, oder was? Hier auf dem Lautsprecher rechte Maustaste. Mein Gott, was ist mit meiner Maus los? Moment, im Augenblick bin ich ja bei den Einstellungen von TeamSpeak. Ja, lass die mal so stehen. Geh mal nur mal auf den Lautsprecher und dann auf Aufnahmegeräte. Ja, und das ist die Mikrofonverstärkung ist? Ja. So, da hast du doch den Pegel gehabt und was noch? Mikrofonverstärkung. Auf was steht der jetzt da? Auf 0 dB. Und der geht bis 10? 10 war ja nur ein bisschen. Der geht bis plus 20. Ja, stell mal nochmal. Jetzt hast du ja irgendwas anderes gemacht. Du hörst dich jetzt ganz anders an. Jetzt habe ich ihn auf plus 20 gestellt. Ja, so. Dann mach mal, du mal übernehmen. Und dann erzählst du nochmal, was du heute gekocht hast. So, ich habe heute immer noch nichts gekocht. Ich habe mir gerade einen Glühwein warm gemacht. Welcher Wein ist das? Rotwein, Weißwein? Red mal weiter. Aber dieses Holunderglühwein. Aus reinem Holunderwein. Aber abhaken tut es jetzt nicht mehr. Jetzt brauchst du nur noch ab und zu mal. Nee, aber das Poppen war nämlich vorher dann immer das Abschalten. Ja, das Poppen weiß ich nicht, was wir da machen können. Und Poppen. Nee, aber das war nicht weiter tragisch, aber das war genau der. Da hat sie nämlich immer abgeschaltet. Du hast den jetzt auf plus 10 stehen, oder was? Plus 20. Na, ich stell mal auf plus 15. Hast du? Moment. Na, kommst du jetzt? Na komm. Der geht nicht, lässt sich nur auf 20 oder 10 oder 0. Dann dazwischen mach mal 10. Geht nicht. Jetzt habe ich 10. Wieder 10. Okay, übernehmen. So, dann red mal, was hast Frau du gestern Hitchcock gekocht? Gestern, lass mich überlegen, gestern gab es in der Schule Milchreis mit heißen Kirschen und Schokoladensoße. Nee, du sollst aber ganz normal sprechen. Ach so. Milchreis mit heißen Kirschen und Schokoladensoße. Ja, so hört sich doch gut an. Genial. Ja. Finde ich auch. Bitte auch eine Portion, bitte. Finde ich auch sehr lecker. Damit kommst du jetzt in den Recall. Ja, genau. Hier hast du die Karte. Danke. Bitte. Ich weiß gar nicht, was wir nächste Woche kochen. Gar nicht auf dem Schirm. Weiß ich auch nicht. Kartoffelpuffer. Nee, ich glaube, nächste Woche gibt es Kassler mit Sauerbraten und Püree. Kannst du das Mikrofon bewegen? Also kannst du das irgendwie vom Mund weiter weg? Mach's mal einen Ticken weiter weg vom Mund. Hab ich. Hatte ich ja vorher. Und dann hatte ich es vorhin mal ein bisschen näher rangenommen, weil ich gedacht habe, dann ist es nicht mehr so abgehakt. Jetzt bleibt die Lampe an. Ah, das bist gar nicht du, der Schnaub. Das ist der Blowminator, der Schnaub. Ja, darum heißt er ja auch Blowminator. Ah, okay. Stimmt. Ich dachte, das wärst du, deswegen dachte ich, das Mikro wäre vielleicht so nah am Mund. Ihr habt recht, wenn ich hier niese, dann... Oh. Du sollst ja nicht niesen. Ja, ich weiß. Oh, jetzt habe ich wieder was vergessen. Jetzt habe ich das Mikrofon über die Nase getan, jetzt ist es wieder weg. Ja, prima. Ihr sollt euch doch auch das Mikro nicht in die Nase schieben. Naja, wie willst du sonst den nasalen Ton bekommen? Ach so, ich wusste, die Sache hat einen Haken. Mhm. Gott, das Konsor hat keinen Haken. Okay. Ja, die anderen haben da unten aber auch schon den Raum verlassen, ne? Also die sind raus. Wer war denn da? War das der Hatti oder was? Der Hatti. Wie, der ist raus? Ja, der ist raus, der ist weg. Pff, Also, da unten ist kein zu. Kein Verlass auf die Leute. Der Klaus nicht da. Was ist denn los hier mit dem Raucherbalkon? Jetzt ging das mal eine Woche gut und jetzt ist nichts mehr, oder was? Der Klaus ist doch auf... Die Wichtigsten sind doch da. Auf Show, der ist doch, muss doch heute trällern. Der genau, ist auf Show. Ja, sicher, der Klaus hat heute einen Auftritt. Ach so, wusste ich gar nicht. Du musst doch mal alles durchlesen. Ach klar, du warst doch gestern dabei. Da hat er doch hat die gesagt, wenn du mich hören wirst, ist morgen die beste Gelegenheit dazu. Ja, ich höre da nicht so zu immer. Es ist unfassbar. Unbelievable. It's unbelievable. Ach, ist nicht dasselbe, wenn er nicht da ist. Unfassbar. Da steigt ja keiner ein beim Singen. Ja, ne, blöd. Och, ich kann ja nicht singen. Ach, wir auch nicht. Da frag den Björn mal, der kann auch gut singen. Komm, Karl, Björn. Mach uns die Biene Maya. Maya, Maya. Gerard, wie kommst du darauf, dass ich singen kann? Das hat sich doch ja nicht so schlecht angehört. Den Gerard kannst du gar nicht mehr verfolgen. Also doch, verfolgen kannst du schon noch nicht, aber der Rest kannst du vergessen. Der hat sich doch einen hinter die Binde gekippt, oder? Das waren drei Pinchen Küstennebel, also mal ehrlich. Ja, Pinchen. Keine riesengroßen... Ja. 0,2 Liter, ne? Moment, der Gerard hat heute sturmfrei, ne? Die Frau hat Nachtschicht und das Kind ist nicht da, ne? Der hat Kopfhörertag, ne? Ja, genau. Jetzt geil, Kopfhörertag. Ich meine, im Winter ist das nicht so schlimm, man kriegt keine kalten Ohren, ne? Ja, das stimmt. Im Sommer ist das schon, also im Sommer muss ich hier meine iPhone-Kopfhörer anziehen, weil das geht im Sommer gar nicht mit richtigen Kopfhörern. Ohrumschließenden Kopfhörer auch noch. Frag mal den Micha, der hat dieselben wie ich. Das geht nicht. Lenny, hast du denn schon dein neues Headset bekommen? Nein, ich habe es ganz anders gemacht. Ich habe mir heute bei eBay ein richtiges Mikro ersteigert und jetzt muss ich das jetzt warten, bis es wieder da, also bis es ankommt quasi und habe das mit dem Headset gleich gelassen. Hast du denn auch schon einen Host gefunden für deinen Podcast jetzt? Ich mache keinen. Wie, du machst keinen? Nein. Na komm, natürlich. Ach. Also, was soll ich dir denn erzählen? Wer sich so ein Mikro kauft, der will auch podcasten. Ja, ich glaub's auch, oder? Also ich meine, was willst du denn mit einem Großmembran-Mikrofon und nicht podcasten? Ich weiß nicht mehr, was ein Großmembran-Mikrofon ist. Na, das, was du dir gekauft hast. Na, wenn du das sagst. Ja, ich hab das gleich, nur mit USB-Anschluss. Hä? Warte mal, das war doch nicht nur ein Mikrofon. Hier stand doch noch was ganz anderes. Ja, eine Mikrofonspinne, ein Popschutz und so ein Ständer. Mischpult halt dabei. Mischpult auch noch. Mischpult auch. Wo alles. Steht denn das bitte? Hast du vorhin erzählt. Ach so. Ja, und in der Gruppe, oder? Irgendwo habe ich das da gelesen, auch. Genau. Ja, ja. Was für eine Gruppe? Ja, der Hatti macht dich ja da nicht rein und der Klaus. Ich kann das nicht. Was für eine Gruppe? Ah, die Facebook-Gruppe oder was? Nee, die Raucherbalkon-Telegram-Gruppe. Ja, ach so, da mal, bin ich nicht angemeldet. Bist du nicht bei Telegram? So. Nee. Ja, ich hätte euch reingemacht. Ja, deswegen bist du da auch nicht drin. Mann, wir brauchen Frauenpower. Warte mal, Moment, neues Mitglied. Sag mal deinen Nickname bei Telegram. Ich bin da nicht angemeldet. Muss ich grad mal reingucken. Na, aber der Björn oder wer das jetzt da war? Dann melde dich doch mal an, Mensch. Nö. Nee, mach ich nicht. Wir machen das demnächst. Geht die nicht so rum, ey. Ich habe mich schon aus Gruppenzwang bei das mit dem Vogel angemeldet. Und dann bin ich auch nie online. Ja. Ja, da wird's aber mal Zeit. Auf Twitter geht doch der Punk ab. Nee, ich verstehe Twitter nicht. Warum nicht? Da gibt's eine Timeline, da gibt's eine Mentionsline und eine DM-Line. Ja, ich bin schon direct raus. Message. Schon beim ersten Punkt habe ich aufgehört, dir zuzuhören. Ja, toll. Aber Facebook, da gibt's auch eine Timeline. Echt? Ja, das, was du da als Startseite hast, das ist die Timeline, wo jeder seinen Mist reinpostet. Genau. So, und die gibt's bei Twitter auch. Nur ist das nicht mit großen Bildchen, sondern mit kleinen Bildchen, mit Links und Hashtags. Und Hashtags gibt's bei Facebook auch. Und Bildchen aber natürlich Twitter auch. Ist kreativer. Ja, vor allen Dingen ist es besser. Also ich komme immer inkognito auf Twitter. Ich finde es immer lustig, wenn da die Fernsehsendungen sind, wie zum Beispiel den Dschungel oder so, was da dann auf Twitter abgeht, ist immer total besser als die Sendung. Beim Tatort besonders gut. Ja, auch. Ja. Aber man kann dann immer nicht mitreden, wenn man das gerade nicht sieht. Also man muss es schon gesehen haben, damit man versteht, was für Witze das sind. Ansonsten bringt das auch nicht viel. Stimmt, ja. Ich habe gar nicht die Zeit, ständig irgendwo am Rechen oder irgendwo drauf. Auch wenn du jetzt in den Gruppen, mein Gott, es wird den ganzen Tag geschrieben. Ich weiß nicht, ihr seid Männer, ihr habt mehr Zeit als wir Frauen. Ja, Tatort kannst du ja über Videotext gucken. Ich gucke Tatort immer am Fernseher. Hast du noch kein Google Glass, Frau Hitchcock, oder was? Nein, was ist das? Kannst du doch beim Staubsaugen kannst du doch denn die Textmeldung schon auf deinem Glas sehen. Ich gucke ja noch nicht mal. Meistens gucken wir über Amazon TV. Und bei uns ist der Fernseher meistens auch nur abends an. Nein, ich meine jetzt die Twitter-Meldungen und WhatsApp-Meldungen, dass du die auf dem Google Glas siehst, nicht den TV-Kram. Hör mal, ich habe überhaupt kein Google Glas auf dem Tisch stehen. Der war gut. Der war gut. Ich kann mir immer so die Kristallkugel hier hinstellen. Ja, genau. Ich habe nur den Google-Becher, ne? Der war echt geil. Der Burner. Welches Google-Glas hast du denn? Das 05er oder das 03er? Oder etwa das Weizen-Google-Glas. Der Prosecco-Google-Glas. Komm, mach mal den Google auf, ne? Aber wen müssen wir gleich wiederbeleben? Gut, dass es aufgenommen wurde. Ich hab so Pipi in den Augen hier. Ich lache ja mit, aber trotzdem weiß ich nicht, was das Google Glass ist. Das ist eine Brille, die letztendlich auf dem Glas Informationen projektiert, die du dann mit deinen Augen lesen kannst. Aber auf dem Brillenglas, nicht auf dem Getränk. Genau, ja. Nicht, dass du dir zwei Gläser auf die vorne als Brille raufklatscht. Oh Gott. Ja, praktisch, umso mehr, was man getrunken hat, umso mehr Blödsinn steht auf dem Glas, ne? Ja, ich meine, Robert hat ja gerade so ganz große Gläser vor sich. Der hat ja sogar Scheibenwischer an den Gläsern. Kugelglas in Scheibenwischer. Der wischt die Schrift immer weg, bevor die neue kommt. Ja, wie früher auf den Tafeln, wo man immer so links, rechts rüber ziehen musste, wenn man was gemalt hatte. Oh, das hier war gut. So, Björn, hast du denn jetzt einen Benutzernamen für mich? War doch der Björn, der hier einsteigen wollte. Ja, genau. Ja, versuch's mal bei Telegram. Da steht bei mir hier irgendwas mit @Holzwurmfamilie. Ist das so richtig? Das kann sein. Holzwurmfamilie. Björn Lorenz. Das ist er. Gut. Dann herzlich willkommen. Und die Leni? Jo, bin drin. Die Leni hier ist nicht angemeldet. Immer noch nicht? Nee. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich dachte, du wärst ja am Anmelden. Nee. Ich komme schon mit einem Facebook-Account nicht klar. Ich kann mich nicht bei so vielen Portalen anmelden. Da bin ich völlig überfordert. Gibt's Leute, die mehrere Facebook-Dings haben? Frag doch mal Hatti. Der hat ja schon, ich glaube, 5 Stück oder so. Ach ja. Ja, warum? Also ja, der muss seine Freunde aufteilen in gut befreundet, Bekanntschaft. Das macht Sinn, das sollte ich auch mal tun. Schon mal gesehen? Nur noch eine Nacht gesehen? Trolle? Bin ich mit verheiratet? Oh. Die Trolle fehlen noch. Braucht er da einen extra Account für Leute, mit denen er verheiratet ist? Okay. Wenn er es richtig macht, ja. Ja, gut. Und wie viele verheiratet Accounts hat er denn? Na, nur einen. Aber so. Das sind wie viele Leute drin, weißt du? Ah. Das ist eher eine Selbsthilfegruppe. Ich war mit Hattie verheiratet. Ja. Also ich habe nur einen Account und das reicht mir. Ich habe auch nur einen Account und ich bräuchte ihn nicht. Hier klaut mir einer meinen Namen hier. Wo? Wo? Wo? Ja, Leninator hier. Ja, ich habe ja auch meine Profilseite so umgestaltet, dass sie aussieht wie die von Michael Pfaff und kein Schwein hat's gemerkt, ne? Nee, echt? Da würde ich mir jetzt nochmal Gedanken machen. Es ist so einfach, ja, bei Facebook. Ich habe meine Facebook-Seite genau so umgestaltet von den Bildern und keiner Schwein, nicht ein einziger hat's gemerkt. Nicht mal der Michael Pfaff selber. Ja, guck keiner auf dein Profil. Ja, siehst du mal. Wie ist denn dein Profilname? Ja, Leni Friedrich. Aber ganz ehrlich, mein Profilbild hat 70 Likes und ich glaube, mein Hintergrundbild hat der Michael Pfaffe sogar selber kommentiert, aber es ist trotzdem kein Schwein aufgefallen, dass ich sein Profil nachgemacht habe. Vor allen Dingen, ich fand mich voll witzig und keiner hat's gemerkt. Das kommt davon, weil man nicht immer auf die einzelnen Profile drauf geht. Wenn man das sowieso immer auf der eigenen Seite sieht, dann gehst du ja kaum noch auf die Profile der anderen. Du kriegst ja nur mit, wenn du das Profilbild aktualisierst. So, und das haben wir ja gesehen mit dem Hund. Das war ja super, nachdem wir ja dann noch alle versucht haben, mal das Hundebild nachzumachen. Ja, das war so lustig. Ich habe euch so gefeiert. Und da guckt immer noch Scheel da drauf. Habt ihr schon mal gehört, dass Hunde einen Schlaganfall bekommen können? Ja. Hunde können alle Krankheiten bekommen, die du auch als Mensch hast. Alle. Unser hat das gerade am Montag gehabt. Das ist ganz merkwürdig. Oh nein, das ist nicht lustig. Aber der hat das relativ gut weggesteckt. Also wir sind glücklicherweise gleich beim Arzt gewesen, hat dann Infusion bekommen und nächsten Tag ging es ihm schon wieder besser. Oh ja, das ist echt nicht schön. Ich würde sagen, tierisch Glück gehabt. Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Auf jeden Fall. Unser hat das damals nicht überlebt. Also, sowas will ich gar nicht hören. Nee, das will ich auch nicht hören. Falls jemand fragt, mein Plüsch wird mindestens 70. Okay. Also, hat ja. Nicht in Hundejahren. Wir würden es uns wünschen. Wie alt musst du dann werden? 100. 10. 7, ne? 10? 10? 10 mal 10, ja genau. Ja. Ja klar, ich habe super Gene. Okay. Das für eine beschissene Frage, natürlich. Ja. Wie alt ist dein Plüsch jetzt? Wird im April 5. Ja, unser ist jetzt 5 geworden. 7, kleine Fußhupe. Unsere ist 16. Oh, da musst du auf Holz klopfen. Was hast du für eine Fußhupe? Ein Jack Russell. Ja, die kriegst du ja auch nicht kaputt. Ja, das letzte Jahr ist er doch eigentlich abnehmen. Also man merkt ihn das Alter jetzt schon an. Bis vor einem Jahr ging es noch und jetzt mittlerweile ist mit dem armen Jungen nichts mehr los. Hier von der Lilith, ne, Suse, ja. Der ist, also die musste den letztes Jahr einschläfern, das war auch ein aber Frau Werner war, ich glaube, 19 oder 20. Boah. Also das ist ja ist schon echt heftig. Enorm. Und vor allen Dingen gut drauf. Also gut drauf. Also unsere waren jedes Mal 13. Na gut, die Hunde sind ja auch bestimmt größer gewesen. So. Die werden ja nicht so alt. Wir haben einen kleinen Malteser-Mix dabei gehabt. Der hat aber dann auch Krebs gehabt. Das in der Lunge, das ging gar nicht mehr. Ja, deswegen habe ich so einen kleinen Freund. Die werden älter. Mischlinge glaube ich dann auch noch mal ein bisschen mehr, ne, als normale reinrassige. Ja, ich glaube, da ist auch bestimmt ein bisschen Mischling drin. Ah, da könnte unser Havanese Shih Tzui. Ja, das klingt wie das, was ich mal beim Chinesen bestelle. War das denn für eine Menünummer auf der Karte? Unser war Malteser Shih Tzu. Denkt mal drüber nach, warum das so ähnlich heißt. Ja, Ciao Ciao heißt ja auch lecker lecker übersetzt, ne? Ganz genau. Na, ja, wie gut, dass ich eine Katze hab. Glaubst du, die esse ich nicht, oder was? Aber die kommt ja immer, ne, die braucht ja jetzt nicht mehr im Keller, ne? Die sperrst du ja nicht mehr ein, die Zeiten sind vorbei. Doch, doch. Doch? Du hast doch Ja, ich hab's probiert, aber das funktioniert nicht. Echt nicht? Nee. Hast du eine Kellerkatze? Ja, tagsüber nicht. Warum musst du denn nachts in den Keller? Ja, weil sie hier Randale macht. Kann im Keller Randale machen, nicht bei mir in der Wohnung. Ach, ich habe so ein bisschen Panzer-Tape, weißt du, dann so stelle ich das Plüsch auch ruhig, wenn ich putze. So in einem Meter arme. Höhe an die Tür geklebt. Der arme Kerl. Apropos Randale, meine Frau ist wieder weg. Prost! Ich hab gedacht, sie ist wieder da. Ja. Prost. Ja, aber hast du wieder alle gesoffen. Ich bin auf Bacardi Brass umgestiegen. Ja, der Nebel war alle. Nee, aber welches Handglas hast du dazu? Wer ist denn Niki? Aufgeladen bei dir. Hallo Niki. Hallo Niki. Niki ist ja ein Typ. Wieso denke ich denn, dass Niki irgendwie, habe ich gedacht, das ist eine Nicole. Nee, das ist Nick der richtige sein. Name. Ha. Nee, ist wirklich Niki. Wie Niki Lauda. Ja gut, aber der wird ja anders geschrieben. Der, glaube ich, hinten normales I. Ja, aber phonetisch identisch. Hallo Niki, wer bist du denn? Niki. Ja, Niki halt, ne? Bist du Podcaster, bist du Geocacher? Bist du einfach nur einsam und suchst Freunde? Letzteres nicht unbedingt. Und ja, Podcaster, ich möchte es mal werden, sagen wir mal so. Und was machst du für einen Podcast? Ich versuche, den Hörfehler-Podcast zu machen. Also ich bin da gerade. Ist es ein Fehler, wenn man ihn hört, oder worum geht's? Nee, den kannst du. Nein, das geht um. Also soll relativ verschieden sein thematisch. Was mich halt interessiert gerade in dem Moment. Ich brauche ein Beispiel. Was interessiert dich im Moment? Leni, du hörst dich gerade an wie Petra vor den Sprechweisen. Ist das ein Kompliment? Ja. Danke. Ist das vielleicht ein und dieselbe Person? Also ich bin zwar ein bisschen Schizo, ne? Aber so ist er dann doch nicht. Vielleicht solltet ihr euch mal mit Petra unterhalten. Petra Schizo? Petra Schizo. Ja, ich sollte Petra echt mal fragen, ob die mit mir podcastet. Und wir nennen es dann Petra ist Schizo. Und ich trete als ihr altes Ego auf. Petras Schizo-Cast. Vielleicht gibt es den Podhaus auch gar nicht. Vielleicht sieht das ja selber. Ja. Moment, macht ihr euch gerade über meinen Hund hier lustig, oder was? Warum heißt der Podhorst? Nee, das ist so ein Shih Tzu, der ist liegen hier. Ach so, okay. Na guck, und ich hatte den Malteser mit dem Shih Tzu. Der Shih Tzu hat immer Malteser gesoffen. Also meine Frau bestellt immer Shab Sui. Ja. Ja, das ist nur, weil man Shih Tzu nicht aussprechen kann. Das ist das, was beim Feng Shui übrig bleibt, oder? Ja, genau. Ja, solange wir nicht beim Shitstorm landen, hier ist alles okay. Wo ist denn der Robert mittlerweile? Korneuburg. Das ist ein Kaff vor Wien. Ja, mei. Ja, mei. In welchem Wiener Bahnhof landest du denn? Im Prater. Wien-Meidling heißt es dann. Ja. Prater fahr ich auch vorbei, ja. Ja, mei, grüß schön, die Sissi, gell. Und den Franzl. Der Franz, ja, mei, gut. Aber zu spät. Oh. Da musst du doch was sagen, wenn wir an der Sehenswürdigkeit vorbeikommen. Bist denn du für ein Zugführer? Ja, das sind schon verreckt. Verreckt? Ach so, deswegen, ja gut. Da. Obwohl, die kommen jedes Jahr an Weihnachten wieder irgendwie, ne? Das ist übrigens ein Geocache an dem Bahnhof. Auf der Station oben. Im Bahnsteig. Ja, stimmt. Bei meinem Signal, gell? Genau. Ich muss aber gestehen, dass ich den nicht gefunden habe. Ja, ich war, glaube ich, zweimal da gewesen, aber ich habe mich da auch sehr, sehr vorsichtig verhalten, weil das war mir alles so ein bisschen kriminell, würde ich nicht sagen, aber es ist doch, dass muggelig. Man da auffliegt. Ja, muggelig ja, auffällt. Ja, stimmt, das ist schon sehr gut besucht und es ist sicher nicht sehr unverdächtig, wenn man da bei dem Signal immer dumm sucht und hantiert. Ja, das war auch ein bisschen später abends, ich glaube 19, 20 Uhr, dann ist es sowieso noch Kriminelle. Am besten, ich bin dann auch tagsüber hingegangen und dann ist das da so überfüllt und so voll, dann interessiert das keinen. Ja, stimmt. Wobei der Bahnhof generell sehr zwielichtige Gestalten hat. Das kommt noch dazu. Ich bin ja dann in dem Austrian-Hotel gewesen an der Messe und bin dann vom Prater die Straße runtergegangen. Okay, habe ich mir gedacht. Hier bist du, glaube ich, auch verkehrt. Ja, ja, jetzt vielleicht als leicht begleitete Frau herumlaufen und man ist nicht mehr alleine, ja. Ungewollt. Für die es nicht kennen, das ist die Prostituiertenstraße, da stehen die alle, ist der Straßenstrich. Das muss man als Frau, glaube ich, nicht wissen. Ja, doch, klar, ich arbeite doch da. Ach so, okay. Ja. Ja, kannst du vom Hotelzimmer, kannst du da unten alle beobachten. Na, und dann, ich glaube, die gehen immer ins Parkhaus, so wie ich das mitbekommen habe. Da. Also, das Perverse, weil den Bahnhof haben sie wirklich super toll hergerichtet, aber die Umgebung dort ist wirklich sehr zweifelhaft. Ja. Bluminato, jemand... wohnst du auch in Wien? Nee, wieso? Weil du dich da so gut auskennst. Ich bin öfters in Wien, beruflich. Okay. Aber nicht nur da. Dann fährst du bestimmt auch immer durch die Rheinland-Pfalz. Zum Gott, durch die Rheinland-Pfalz. Schönen Gruß an Kai. Ich bin nächste Woche in Kaiserslautern, ja. Hey! Aber Kai ist ja Saarländer, oder? Nein. Nein, noch nicht. Ich habe mal 5 Jahre dort gewohnt und arbeite in der Nähe von Kaiserslautern. Okay. Gewohnt und gevögelt und dann bist du wieder geflüchtet, ne? Ja, wie der Vogel ausgeflogen war, bin ich wieder geflüchtet. Ja. Ich bin hier der Saarländer in der Runde. Du, woher? Neunkirchen. Ja, ist ja auch nicht weit von mir. Kreis Birkenfeld wohne ich. Das habe ich schon vermutet. Ja. Ach, den Landkreis habe ich auch schon abgearbeitet. Das siehst du. Warum hat Niki eigentlich so ein kleines Teufelchen da rechts an der Seite? Ja, frag mich nicht. Das Oberwolf hat er installiert. Das ist kein Teufel, ist ein Wolf. Ein Wolf, okay. Braucht man aber nicht. Und was macht der? Keine Ahnung, frag mich nicht. Da gibt's so YouTube-Videos für. Ich weiß nicht, was der macht. Ja, der macht wahrscheinlich den Lucifer da wahrscheinlich Konkurrenz mit dem Teufel hier. Ich hab den hier oben auch in der Leiste. Was passiert denn, wenn man den anklickt? Dann geht der PC kaputt. Ich hab keine Ahnung. Dann kannst du installieren. Scheint's, ja. Ihr seid echt wunderbare Hilfen. Ja, danke. Übrigens, dafür sind wir da. Backhaus war wohl eben online. Echt? Ach so. Ja, bei Twitter hat er sich gemeldet. Frechheit. Ja, bei Twitter, okay. An den Raucherbalkon. Ja, der hat 3 Fässer backstage stehen. Augustinerbräu. Ja. Was für eine Frechheit. Wer? Der Backlaus. Ach so, ich dachte, der hat die. Der säuft ja auch immer so viel Bier. Aber kein Augustiner, der trinkt ja alles andere. Ich meine, mittlerweile trinkt er Flens, weil ich, ja. Können ja 3 Fässer stehen, aber wenn die leer sind, nützen ihm die auch nichts. Mit Flens nee. Hat er so ein gutes Bier erwischt. Ja, dank meiner Werbung hier, ne? Das kannte der vorher nicht. Weiß ich nicht. Ich hab gerade Christkindl-Bier. Weiß nicht, ob er das vorher kannte, das kann ich sagen. Warte, aber der kannte Flens nicht? Ja, eigentlich schon. Weiß ich nicht. Der hat doch Werner geguckt. Ich hab eigentlich immer Flens zu Hause irgendwie. Wir hatten früher bei uns im Jugendheim immer Flensburger Feten. Die waren immer im November, waren die immer Novemberfest hieß. Da gab's nur Flensburger. Noch ein Wolf. Ich hab sogar Flensburger in Newcastle in so einem Pub letztens gefunden. Gleich nochmal da. Ja, genau, jetzt hab ich auch einen Wolf. Aber was macht der Wolf? Der sitzt da nur in der Ecke. Ja, der sieht gut aus. Da steht jetzt halt kannst Overwolf. Du dir einen Wolf ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Ups, wir haben gemerkt, dass unser Overlay im Spiel nicht aktiv ist. Um es wieder zum Laufen zu bringen, starte bitte die App neu und warte, bis sie fertig geladen ist. Nein, machen wir nicht. Verlassen. Ich glaube, das ist für Online-Spiele gedacht, glaube ich, irgendwie. Der mit dem Wolf spielt. Also fürs Online-Spielen habe ich den noch nie gebraucht. Oder keine Ahnung, wofür der da sein soll. Overwolf Teamspeak. Google-Fragen. Google ist eine tolle Erfindung, ne? Ja, vor allem die Google-Glaskugel. Also die kaufe ich mir als nächstes, damit ich mir die auf den Tisch denke. Die Gläser, die haben, ja, die sind cool. Gibt es die auch bei IKEA? Das wäre jetzt eine Frage. Ja, ich google war gleich ja eine Frage. Mal. Ich google also, mal. Das Overwolf bedeutet, damit kannst du in einem beliebigen Spiel Teamspeak 3 öffnen, ohne aus dem Spiel zu gehen. Das heißt, wahrscheinlich wird dann quasi so draufgehängt. Ja. Jetzt ist der Wolf wieder da. Ach du Scheiße. Dich. Aber ja. Overwolf integriert auch wie Skype, Twitter und Facebook und andere Messenger direkt in die Oberfläche von Videospielen. Aha, okay. Auf der grünen Wiese. Der Wolf. Das Lamm. Das wäre cool. Da kann man bei Facebook. Book kann man, wenn du Videospiele machst, kannst du mit Overwolf skypen, twittern, facebooken und Messengers auf der Oberfläche sehen. Messengeren. Ich habe jetzt links hier den Wolf und da sind ganz viele kleine Aktionen. Lämmer. Viele Lämmer, genau. Mar. Jetzt geht er nicht mehr weg. Wieder aus. Tja. Musst du deinstallieren. Du hast ihn installiert. Suppe. Wie kriege ich das jetzt wieder runter? Hast du den jetzt installiert? Keine Ahnung, Leute. Ey, die hat den installiert. Der kommt jetzt Julia. Immer wieder. Oh Gott. Der verfolgt mich. Oh, Hauer. Wer kennt denn den Alex Schweiger? Ich nicht. Ich auch nicht. Der von der Nordseetaufe. Der hat sich mir noch nicht vorgestellt, du. Schade. Der schreibt gerade, dass er sich von seiner Frau getrennt hat. Sucht jetzt eine neue, oder was? Muss das sowas ins Internet, frage ich mich. Nee, muss nicht. Nicht wirklich. Machen aber so viele. Echt, das habe ich ja bei mir im Freundeskreis. Die nee, das geht das darum. Noch alles da aus. Nee, das geht darum, der macht da eigentlich immer die ganze Nordseetaufen-Geschichte, also dieses Geocaching-Event oben im Norden, da, wo die dann mit dem Boot immer durch die Gegend gefahren sind oder mit dem Schiff durch die Gegend gefahren ist. Und die Julia war eigentlich immer da mit bei gewesen und so weiter und so fort. Das ist aber schade. Naja. So sieht also das Google-Glas aus. Da kann ich ja gar nichts reinschütten. Nee, da passt weniger rein wie meinem Humor. Verdammt. Albern. Nee, dann nehme ich doch lieber so eine Kristallkugel. Guck mal, der Björn ist jetzt der Wolf. Wir jagen den Wolf. Björn? Ja. Hat den Wolf geklaut. Genau, der Björn hat meinen Wolf geklaut. Ich hab jetzt auch einen. Soll ich einmal den Wolf gelaufen, oder was? Der Wolf, der wechselt jetzt immer. Der geht jetzt zu jedem hier. So, wer... Geht morgen, hat jemand morgen schon irgendwie ein Glühwein-Event oder so? Nee. Hat die richtet morgen eins aus auf dem Göttinger Weihnachtsmarkt. Also ich gehe mal von außen, da gibt es morgen auch Schwiegervater. Ja, klar. Also bei uns ist im Augenblick jeden Tag ein Advent-Event. Ach, die Geschichte, ja. Ja, jeden Tag, 24 Tage hintereinander. Das ist auch hardcore. Also ich glaube, da ist auch nicht mehr Sinn des Spiels. Aber wer es braucht, soll sich die Punkte mitnehmen. Ich gehe da nicht hin. Ja, ich hatte vorhin schon mit Hatti drüber gesprochen, dass so dieses, ja doch heutzutage irgendwie so ein Hype irgendwie ist und dann doch nach einer gewissen Zeit sich das dann irgendwie so, ja, verflüchtigt, würde ich mal so sagen. Das ist ja bei den Events heutzutage genauso. Ich hatte ihm auch schon erzählt, dass also die ganzen Events ja früher sehr, sehr stark besucht waren und dann irgendwann hat sich das so normalisiert auf eine gewisse Größe, die dann auch nicht mehr wurde, fand ich jedenfalls. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Also die treffen sich jetzt jeden Tag für eine halbe Stunde und die sind alle im Umkreis von, ich sag mal, 20 Kilometer. Ich weiß nicht, erstmal habe ich die Zeit in der Weihnachtszeit sowieso nicht, da habe ich auch noch was anderes zu tun. Und ich weiß nicht, jeden Tag muss ich das nicht haben. Ja. Das ist ja genauso mit dem Berufs-Geocacher, da mit seinem Kino-Event. Da war doch letztens irgendwo eins im Süden. 10 Leute oder wie viel waren das? Weiß ich gar nicht. Ja, und jetzt hat er irgendwie im Norden will er jetzt eins machen, aber da hat er gesagt, okay, Kinofilm kostet 3 €, aber wir müssen das Kino noch mieten. Und den Preis kann ich auch noch nicht sagen, weil da müssen wir erstmal gucken, wie viele Leute sich anmelden und kommen und danach rechnet sich dann der Preis nachher aus. Das ist natürlich auch geil. Stimmt, wo du jetzt sagst Kino. Also bei uns gibt's jetzt eins. Die treffen sich. Oh, ich hab's schon wieder gelöscht. Ich lösche die ja immer sofort, wenn es published kommt. Im Kino an Weihnachten, da gucken die sich abends das Leben des Brian an und machen davor ein Event. Am, ich weiß nicht, ersten oder zweiten Feiertag. Super. Wo ist das? Oh, was jetzt Heiligabend oder zweiten? Irgendwann. Das soll ich mal weit weg. Geil. Oh, ich hab's mal. Leben des Brian. Ich glaube, es gab noch nie einen geileren Film. Den habe ich dann erstmal im Religionsunterricht haben. Und das ist geguckt. Jetzt nur für Geocacher oder? Das ist ein Geocacher-Event, ja. Da können auch wieder normale Normalos rein. Du kannst da auch als Normalos rein. Also ich denke, der Film, der läuft abends. Das ist doch Schon wieder nicht konform. Oder ist das Event vor? Ach nee, das Event ist ja vor das, der Tür. Das ist davor, genau. Ja, aber Moment, das ist doch genauso mit diesem Feuerwerk-Dings da. Das ist doch auch davor ein Event. Und dann kannst du doch auch da zum Feuerwerk deiner Dings da hingehen. Dieses Drachenfels-Teil, oder wie das da hieß da. Also ich kapiere das manchmal sowieso nicht, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Wo war das denn mal? Ich schau mal gerade vielleicht, aber ich glaube... Das ist genauso das Ding, was jetzt gerade in der Deutschland-Facebook-Gruppe da drin ist, diese Geschichte da mit dem... Was hatte sie? Achso, mit dem Winterdings da, Abschaltung wegen Winterpause da, dieser Kram da, das ist auch irgendwie totaler Blödsinn. Sowas kann es auch nur wieder in Deutschland geben, ne? Was war denn das mit der Winterpause? Letztes Jahr hat sie den Cache ins Winterpause gebracht, hat sie gesagt, okay, der ist im Moment jetzt gerade deaktiviert, Winterpause, ne, weil kaputt gehen und so ein Firlefanz. Da ist das Ding durchgegangen und dieses Jahr hat sie den dann reingetan, da kam der Reviewer gleich an und meinte, Moment, das geht nicht, es geht nur bei Fledermäusen. Ah, super. Ja. Ja. Ich hier geraten, soll sie sagen, das ist ein Fledermausartige Gestüpter. Da sind Fledermäuse gesichtet worden. Aus dem Grunde muss sie, aufgrund der Fledermäuse, muss sie das jetzt erstmal kurz archivieren. Nicht archivieren, deaktivieren. Und ja, dann ganz genau, dann sind eben Fledermäuse drin. Ja, wie will er das dann feststellen, ne? Eben. Ja. Schreibt mir das einfach rein, ist gut. So, ich hab's das gefunden. Das geht mir jetzt keine lange. So, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal sage, ich habe jetzt einen Cache irgendwo im Wald liegen, habe das auch mit einem Jagdpächter und so weiter abgesprochen und der mich aber darum bittet, sage ich mal von November bis März oder sowas, nach Möglichkeit das Ding zu deaktivieren, ja, dann mache ich das doch. Ja, eben. Ich weiß nicht, warum die Reviewer da so einen Terz draus machen. Ja, das ist sowieso nur in Deutschland. Die in der Tschechei, die erlauben alles dort. Da habe ich mich mal mit einem gesprochen, weil da an der Grenze irgendwo, wo war das nochmal? Irgend so ein Grenzübergang von Österreich in die Tschechei. Da ist an so einem, was ist das da, so ein Zollhäuschen, da ist ein Cache und der ist jedes Jahr mindestens 5-mal verschwunden, weil die Zöllner dort das Ding immer wegnehmen. Und dann kommen da irgendwelche anderen Touristen an, legen dann die Dose wieder hin, locken sich dann ein und fahren dann weiter. Und ich habe dann gesagt, das ist doch nicht der Sinn des Spieles. Der Typ, der das mal gelegt hat, der Owner, der ist, glaube ich, seit 3 Jahren gar nicht mehr aktiv gewesen. Das Ding ist ein Selbstläufer, da muss das sich doch mal jemand drum kümmern. Ich sage, das ist doch letztendlich grundsätzlich das Spiel, dass der Owner sich da mal drum kümmert. Und dann habe ich dann erst Groundspeaking angeschrieben und die haben dann gesagt, ja, nö, das muss dann lokal geklärt werden mit den Reviewern. Und der Reviewer sagte, was soll's, wenn da immer wieder eine neue Dose hingelegt wird, ist das doch okay. Das würde es in Deutschland nicht gehen. Sowas wird in Deutschland wird's gar nicht gehen. Nee. Aber es gibt in einigen Ländern, da können auch alle dann letztendlich die Wartung dann machen und auch dann ownern sozusagen. Ja, das ist ja nicht Sinn und Zweck. Das ist genau. Also wenn sich manche hier, dann hauen sie da irgendwo so ein Trail raus, ja, und erwarten im Prinzip, dass ja die den Trail machen, eventuell mal ein neues Logbuch reinpacken oder solche Geschichten. Nee. Entweder bin ich Owner und ich kümmere mich um meine Caches oder ich lasse es bleiben. Ich meine, wenn ich mal im Urlaub bin und es ist dann gerade voll oder es ist was und ich habe jemanden, der sich dann kurzfristig drum kümmert, ist das in Ordnung. Aber mehr sollte es dann auch bitte nicht sein. Ja, wir haben ja hier bei uns am Mittellandkanal so eine Tour liegen. Und da ist wirklich du hast 2 Parkplätze, einmal im Westen, einmal im Osten. Ja, und da gibt es in den jeweiligen Startdosen ja im Prinzip Ersatzlogbücher, die du mitnehmen kannst. Nur auf der anderen Seite kannst du den Rest, dann, die du ausgetauscht hast, da reinschmeißen. Ja, das kann nicht Sinn und Zweck von so einer Runde sein. Nee, eigentlich nicht. Da bin ich nicht ganz so der Meinung. Weil bei solcher, ich sag mal, stark frequentierten Geschichte oder so, kann eigentlich auch die Hilfe der User sozusagen ja doch mal gefordert werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Muss ist, aber wenn das jemand macht und sagt, okay, habe ich nichts dagegen oder er ist so freundlich, hilfsbereit, dann soll er das doch machen. Ja, aber das Ende vom Lied ist, dass eben nicht nur die Logbücher getauscht werden, sondern teilweise Ersatzdosen geschmissen werden und dann findest du auch mal 2 an einem Punkt, ne? Ja, das ist natürlich eine andere Geschichte. Da musst du natürlich, das sollte man schon ordentlich machen. Das ist richtig. Also, ich sag mal. Ja, und warum legt man einen Cage, wenn man sich nicht drum kümmern will, oder? Ist auch fad. Man kümmert sich ja schon drum, aber ich sag mal, du kannst ja nicht, was weiß ich, alle 14 oder ich sag mal, jeden Abend dort den ganzen Trail ablaufen. Ich meine, du hast ja schon die Arbeit gemacht, um für die die Leute letztendlich diesen Trail gelegt. Und dann jetzt dann noch davon ausgehen, dass du dann diese 5 Kilometer jeden Abend dann kontrollierst, ist ja irgendwie auch scheiße. Ist der Wartungsaufwand da so hoch? Ja, kann schon passieren, ne? Ja, Gerard, ist zweiten Feiertag, abends. Ja, da lässt sich doch einräumen, dann kann ich der Familiensau so ein bisschen aus dem Weg gehen, ist ja super. Von wo kommst du? Immer, wenn ich hier jetzt sage, Gangelt sagt dir dann eh nichts, so 40 Kilometer von Aachen entfernt, so. Ach, von da unten? In welche Richtung? So Mönchengladbach, so. Wie von da unten? Von da oben? Hey, von mir aus. Nee, da das unten. Ist links. Immer sichtweise des Betrachtens. Das ist links, nein, das. Links. Nicht. Näher genau, zur holländischen Grenze. Wir haben hier den westlichsten Punkt Deutschlands. Ja, links oben. Links oben. Nein, links unten. Oben, wenn. Was? Links oben. Links nee. Oben. Nee, das ist eher. Nee, das 8 müsste Uhr. Links, links oben sein. 8 Uhr würde ich eher sagen. Ich würde fast links sagen, es mit. Ist. Ja, guck doch knapp mal auf die Karte 8, von QP14. Dann ist es links, links nur. Ich weiß gleich selber nicht mehr, wo ich bin. Da oben, ich glaube, da muss ich noch einen Webcam-Cache machen, da unten auf der Ecke. In Aachen gibt's einen, ja. Ja, da in der Nähe irgendwo, den habe ich glaube ich noch nicht, den muss ich noch machen. Also auf dem Parkplatz vom Aachen sozusagen, hat der Cache-Podcast immer gesagt, wie bei Eschweiler. Genau, Esch. Ja, genau. Wir sind, also wie, ich finde, wir sind hier die Metropole Europas. Ja. Ist das nicht auch so eine Transitstrecke für die Terroristen? Ja, hier wo ich wohne, definitiv, weil hier interessiert das keine, wie die hier rüberkommt über die Grenze. Also die holländische Grenze ist von mir 5 Minuten entfernt und bis nach Mazeik in Belgien fahre ich eine Viertelstunde. Ja. Genau, da haben wir es wieder. Muss noch ein bisschen tiefer, ein bisschen unter Roermond, ne? Ein bisschen runter, ja. Google doch einfach mal Gangelt. Ach, das ist doch langweilig. Ich fahre gerade die Karte entlang. Ich bin nächste Woche in Ratingen. Bin ich auch noch. Also nachdem ich dann in Kaiserslautern war, fahre ich dann auch noch nach Ratingen rüber. Ratingen muss ja... Ratingen. Düsseldorf, Flugplatz. So, Nürnberg. Ja. Bist du unter Aachen? Ja, ja. Ja. Das ist Kreis Heinsberg, ne? Genau, Kreis Heinsberg. Ach, Heinsberg. Kenne ich auch. Oh, ist von meinem Dorf circa 12 Kilometer entfernt. Da kenne ich den Baumarkt. Die Himmelsleiter in Rötchen. Ah, da bist du noch weit entfernt. Da bin ich noch weit entfernt, okay. Ist denn nicht dieses große Tagebau? Nee, das ist ein bisschen weiter nördlicher noch, ne? Meinst Rheinbraun? Ja, genau, dieses Riesenteil da. Boah. Ja, das ist auch hier in der Ecke. Dann bist du eher jülicher Ecke. Ja, genau. Da, wo mein Navi sagt, fahren Sie jetzt links. Mhm. Ich sag so, Alter, ich kann hier nicht links fahren. Hier ist ein riesengroßes Loch. Genau, da ist Brand, ja, Rheinland, Stolberg. Da sind wir in Aachen. Ja, da bist du ja tatsächlich. Ja, bis Dortmund brauchst du vielleicht dann, also von Rötchen bis bei uns, bis Wanne sind gut 1,5 Stunden. Dann brauchst du bis Dortmund vielleicht... Wanne-Eickel. Genau, 20 Minuten länger. Weil Dortmund liegt ja hinter Wanne-Eickel. Von deiner Richtung aus. Ja, alles gar nicht so weit. Nö. Das kann man ja verbinden. Zu Björn sind es ungefähr 3,5 Stunden. Ja, von hier aus... Bist du Hatti? Von hier bis zum... Die knapp 4? Genau, von hier bis zum Hatti sind es 2,5 Stunden. Ich brauche bis zum Hatti eine Stunde. Ich brauche 15 Minuten zu Hatti. Das kann jetzt positiv oder auch negativ sein. Boah, positiv, das war jetzt gar nicht negativ gemacht. Vielleicht für Hatti negativ. Ey, wird ja nicht frech. Ist die Lenny als eigentlich auch schon in dieser Facebook-Gruppe der Ex? Hä? Nein, die hat doch nur einen Account. Ach so, ja, stimmt ja, die kann da ja nicht mit um. Ihr seid rotzefrech. Da musst du ja mindestens 3 Accounts haben bei Facebook, oder? Nö, einer reicht auch. Nee. Also je später der Abend, desto frecher die Hörer. Welche Hörer? So. Ach, wir sind jetzt gar keine Hörer, wir sind Sprecher. Ich weiß nicht. In allem etwas. Was war so lustig? Wir wollen auch lachen. Die wollen auch lachen. Mein Mann liegt auf der Couch und lacht. Ich weiß nicht warum. Ja, toll. Ja, toll. Mindestens einer, der was zu lachen hat. Ja. Ja, ich höre gerade, wir müssen jetzt gleich los unsere Tochter abholen. Oh, right. Taxidienst. Oh, Taxidienst, ja, Taxidienst. Ja, aber Zeit, dass es gibt ja diese Win-Win-Situation. Genau, genau, es gibt ja die Win-Win-Situation. Dann kann sie euch ja dann nachher abholen. Das auch. Da warte ich auch noch drauf. Machst du da schon so ein Logbuch, wie oft du schon abgeholt hast, damit du später das dann einlösen kannst? Das sollte man tun, ne? Ja, so ein Gutschein, so ein Wertgutschein. Das stimmt. Das können die im Leben gar nicht gut machen, so oft die dich als Erwachsener ja nicht abholen. Weil nachher diskutieren die nämlich eh darum und sagen, nee, ich habe jetzt keine Zeit, dich abzuholen und so weiter. Ich bin jetzt gerade da und ich habe kein Benzin und irgendeine Geschichten. Da musst du echt diese Gutscheine haben zum Einlösen nachher. Oder also Schuldscheine. Nein, also ich fahre meine Eltern immer. Ich habe sogar 5 Jahre lang hintereinander Silvester abgeholt. Boah. Ja, vor Zeigekind. Warum wohne ich nicht in Göttingen? Tja. Dann hättest du aber auch meinen Führerschein bezahlen müssen. Ach so, Sponsoring. Ah ja, siehst du, also doch wieder so ein Wertschein. Ja, ja, im Prinzip, ja. Ah, ich denke mal, wer seine Kinder gut pflegt, in der Hoffnung werden die Eltern später auch mal gut gepflegt. Das kannst du, glaube ich, so auch nicht mehr sagen. Doch, bei mir schon. Nee. Ja, du bist auch noch... Wann macht sie denn den Führerschein mit 17? Ich gehe davon aus, sie möchte noch ein Jahr Betreutes fahren. Das ist auch super. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Aber bitte nicht mit mir, das überlebe ich nicht. Nee, das ist nicht so schlimm. Also ich habe es ja auch gemacht. Also das ist schon optimal, weil du kannst dann auch wirklich sehen, wie deine Kinder reagieren und so weiter und kannst noch ein bisschen dran helfen. Und die Probezeit ist ja dann schon mal ein Jahr weg. Das kommt noch dazu. Ja, aber ich glaube, das richtige Fahren lernst du auch, glaube ich, wirklich erst, wenn keiner mal neben dir sitzt. Aber wenn du immer einen Aufpasser neben dir hast, ist zwar eine gute Sache, gar kein Problem. Ob mich da wirklich so viel weiterbringt, na, ich weiß nicht. Du hast immer noch das Gefühl, so, du hast einen Fahrlehrer neben dir, der im Notfall eingreifen kann, weißt du? Ja, aber für dich als Familienmitglied oder als Vater ist es natürlich dann schon beruhigender, weil du schon weißt, wie sie wirklich fahren. Ansonsten sind die mit dem Auto weg und du hast sie vorher nie fahren gesehen und ja, so okay, weiter. Ja, okay, von dem Gesichtspunkt aus wirst du wohl recht haben, ja. Also sie möchte es ja auch und wenn sie es möchte, finde ich das in Ordnung. Ich glaube, es wäre schlimmer, wenn sie sagen würde, nee, ich würde das nicht wollen und als Eltern bestehst du dann da drauf. Ja. Ja, bedeutet für so ein Kind ja quasi noch ein Jahr mehr eher Freiheit quasi gesehen, ne? Ja, weil sonst jetzt, wäre ich noch es ein Jahr erst mit 18, muss. Genau. Ja. Ja, Freiheit nicht, man muss ja immer jemanden dabei haben. Ja, okay, aber ein Stückchen weiter zu sagen kannst du, wenn ich nicht möchte, könnte ich irgendwie fahren. Ich weiß gar nicht, wie viel Fahrer darfst du angeben quasi als Beifahrer? Gar nicht. Glaubt unendlich, also 3, 4, 5 bestimmt. Okay. Ja, aber ich glaube, du musst auch über 25 sein. Also du kannst nicht, es darf nicht jeder Beifahrer sein. Nee. Ja, okay, da hätte ich auch kein ruhigeres Gewissen, wenn meine Tochter, die 17 ist, mit einem 17-jährigen Beifahrer da noch sitzt und selber. Ich glaube, du brauchst auch einen gültigen Führerschein. Das ist ja wohl Mindestvoraussetzung. Und keine Punkte darf er haben. Ja. Ja, wir haben hier die besten Voraussetzungen. Die Oma kann das ja nicht mehr, die denn wahrscheinlich mehr fahren kann, ne? Aber den Führerschein noch hat. Also der Patenonkel ist Fahrlehrer. Ich glaube, sie ist da sowieso in sehr guten Händen. Na dann. Und wie ist es in der Lehre? Ist es doch das Gleiche. Man lernt zwar eine ganze Menge, aber die Erfahrung sammelst du erst nach der Lehre. Also die Erfahrung wirst du auch erst später sammeln. Und damit kriegst du auch die Routine. Es ist doch so. Genau. Also ich möchte mal behaupten, von auch in der Schulzeit quasi, von der Berufsausbildung, die 80%, die ich da gelernt habe, die brauche ich dafür nicht. Davon brauche ich vielleicht 20%. Genau so sieht's aus. Weil die ganzen ich sag mal, ich rede jetzt mal von Kfz-Mechaniker, weil ich gelernt habe, so was wie Kolbenumfangberechnung brauchst du als Kfz-Mechaniker nicht. Du baust was ein, baust wieder was aus und du reparierst ja im Endeffekt nichts mehr. Altes Teil raus, neues Teil rein, fertig. Hast du Kfz-Mechaniker gelernt? Ja, bei VW und Audi habe ich gelernt. Ich auch, bei Opel. Hey, ich war im nicht Bochum bei Opel, Opel am Vertragshändler. Band. Nee, ich war in der Vertragswerkschaft, da habe ich das gelernt, ja. Lang ist es her. Aber nie als Mechaniker gearbeitet. Ja. Habe ich auch nie. Bin danach zum Bund und danach war bei mir auch vorbei. Ja, jetzt erzählen mir der was Bund Schmutziges. Hat ihn dann versaut oder was? Volkswagen no. Diesel. Ja, ich hab ein bei halbes Opel Jahr... wollen sie jetzt auch was festgestellt haben oder wie war das? Ja, komm, da war doch klar, dass VW nicht der Einzige ist, der daran macht. Es gab mich ja auch der Wunder, dass da jeder so ruhig war. Da hat ja keiner was gesagt. Richtig, die hauen sich nochmals immer alle gegenseitig in eine Pfanne. Ja. Und ich sag mal, wenn VW als Weltzern es nötig hat, um die Welt zu halten, dann sitzen da, sag ich mal, Mercedes, BMW und Konsorte da auch irgendwas Dreck abstecken. Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Darum fahren wir ja auch VW Diesel. Ich nicht, ich fahr fort. Wo fährst denn hin? Doch, egal. Hauptsache fort. Was für ein Ford hast du denn? Fiesta habe ich. Fiesta Diesel. Fiesta Diesel. Ich habe einen Ford Mondeo Diesel und der läuft und läuft. Ich habe mittlerweile 400.000 Kilometer auf der Uhr. Wie viel? 400.000. Oder kann ich ja noch 200.000 fahren? Und der läuft wieder. Also ich habe alles bei mir im Kreis, die fahren den mit 600.000 momentan. Ihr habt noch den ersten Auspuff dran. Okay, das habe ich nicht geschafft. Ja gut, aber du bist ja, du nimmst ja dein, du guckst ja dein Auto ja ganz anders an, wie wir es machen würden, weil du weißt ganz genau, wenn was nicht läuft oder so, dann kannst du das ja gleich reparieren. Aber weißt du, ganz ehrlich, da gibt's diesen Kann ich gleich Spruch, in die Werkstatt fahren. Die Kfz-Mechaniker haben die beschissensten Autos. Okay, das stimmt auch wieder. So ein richtiger Tüftler und Mechaniker, der wird sich nie ein neues Auto kaufen, weil er gerne dran tüftelt. Aber ich habe mir bisher immer noch neue Autos gekauft, weil ich nicht gerne dran tüftel. Doch, tüfteln tue ich schon gerne, aber je nachdem, wie neu das Auto ist, hast du keine Chance mehr. Das Einzige, was ich habe an meinem Tester, ich habe immer diesen Leistungsverlust. Der fährst auf der Autobahn mit 130 und auf einmal geht der ins Notlaufprogramm. Keiner weiß, warum. Katholisch. So, liebe Leute, meistens, wenn es so schön nass kalt ist. Bis Frau Hitchcock. Ich muss euch jetzt unterbrechen. Hier kam nämlich jetzt die... Könnt ihr mich jetzt bitte abholen?